Hallo liebes Publikum von La Boom Deluxe, hallo Sebastian, hier ist Knochen Hartmann. Ken ist auf mich zugekommen und hat mich gebeten, einen Mix zu machen mit Liedern, die mich beeinflusst haben. Ist ziemlich schwierig, wenn man überlegt, das in eine Stunde zu pressen. Es war deutlich mehr als eine Stunde, aber ich hab's geschafft. Danke Ken, jetzt lasse ich die Musik sprechen.

I am a simple man. I don't like complications. The same in music. I like what is natural. To give what the music demands, and I try to do my best. FM4 La Boom Deluxe. sitting in the laboratory, conducting experiments, analyzing data. FM4 Laboom Deluxe.